Die Fahne falten heißt, der Nation einen Dienst erweisen. Die Fahne falten heißt, sie ins Bettchen bringen für die Nacht. Oh, bitte nein, holt sie nicht ein. Herrlich, dieses Rot-Blau und Weiß. Herrlich, und wir lieben es heiß. Ihr glaubt mir nicht, das kränkt mich tief. Müsste man so färben. Herrlich dieses Rot, Blau und Weiß mit schwarzen Blumen.